Ein deutsches Märchen. Der goldene Dachs. Es war einmal, als die Welt noch jung war, da kamen die Menschen an ihr Essen, indem sie jagten, fischten oder Früchte und Beeren von Bäumen und Büschen sammelten. Sie betrieben auch keinen Ackerbau, da das Land zu schwer zu bestellen war. Und sie glaubten auch, dass das, was die Natur ihnen einfach so gab, genug war. Als nun aber der Winter kam, hungerten die Leute ganz fürchterlich. Die Feen des Landes sahen das und hatten Mitleid. Sie beschlossen, sich zu beraten. Wir müssen etwas für die armen Menschen tun, denn sonst werden sie jeden Winter leiden müssen. Warum können sie nicht selbst Obst und Gemüse anbauen? Das ist sonst lästig. Du beschwerst dich? Ich musste 3 Mangobäume züchten, nur weil ein Kind so viele Mangos essen wollte. Was wäre, wenn wir einen Weg finden, ihnen beizubringen, wie sie selbst Obst anbauen können? Gute Idee. Fein. Wir werden eine Lösung finden, das zu tun. Eines Tages hatte Sunflower, eine der Feen, Geburtstag. Sie wurde 16 Jahre alt und alle Feen des Landes wollten das feiern. Ich werde dem Schätzchen dieses schöne blaue Kleid schenken. Ich habe es selber geschneidert, also wird es ihr fantastisch stehen. Nun, ich werde ihr eine Krone nur aus den allerschönsten Blumen schenken. Wenn sie sich im Spiegel anschaut, wird sie immer an mich denken. Ach, du bist so selbstverliebt. Was ist mit dir, Robin? Welches Geschenk wirst du ihr geben? Robin war die Fee aller Vögel und Tiere des Königreiches. Sie schaute auf die Geschenke der anderen und fühlte sich ein wenig traurig. Nun, ich habe noch nichts. Aber ich werde ihr etwas genauso Schönes schenken. An diesem Abend saß sie mit ihrer Freundin Ellie, der Elfe, zusammen. Sie erzählte Ellie von all den schönen Geschenken, die die anderen beiden Feen mitgebracht hatten. Haha, nun, was möchtest du ihr schenken? Ich möchte ihr etwas schenken, das sie beschützt und für sie da ist. Oh! Plötzlich machte Robin seltsame Handbewegungen und erschuf durch ihre Magie einen Dachs. Oh, ein Dachs! Warte, den verschönern wir noch. Ellie setzte all ihre Magie ein und gab dem Dachs eine goldene Farbe. Der leuchtete und glitzerte jetzt im Licht und Ellies Magie hatte ihn noch stärker gemacht. Robin ging zur Party und präsentierte Sunflower den goldenen Dachs. Alle waren sehr überrascht, ein so fabelhaftes Tier zu sehen. Wow, ich habe noch nie einen so schönen Dachs gesehen. Das liegt daran, dass der nur für Sunflower ist. Es soll ihr Haustier sein und mit ihr gemeinsam aufwachsen. Sunflower nannte ihren kleinen Dachs Gullin, was golden bedeutet. Gullin war sehr stark und sehr schnell. Er konnte kilometerweit laufen, ohne müde zu werden und mit seinen kleinen Pfoten tief in den Boden graben. Hallo, Sunflower. Du genießt den schönen Tag, hoffe ich. Oh, hallo, mein Herr. Es ist so warm, dass ich einfach raus musste. Stimmt denn etwas nicht? Sie sehen irgendwie besorgt aus. Ach, nichts. Nur die Menschen. Menschen? Wirklich? Bitte sagt mir, ob ich helfen kann. Na los, dann hilf mir, wenn du magst. Und so erzählte er ihr alles, woraufhin Sunflower eine Weile nachdachte. Was wäre, wenn wir Gullin schickten, um die Leute zu lehren? Er schafft es, im harten Boden zu graben und ihm beizubringen, um so den Menschen beim Ackerbau zu helfen. Gullin? Ja, das ist eine ganz hervorragende Idee. Aber meine Liebe, würdest du ihn nicht schrecklich vermissen? Oh, das würde ich. Aber er wird nur tagsüber weg sein. Abends wird er nach Hause kommen. Damit komme ich klar, oder, Gullin? Hahaha, dann sei es so. Wir werden ihn gleich morgen zu den Menschen schicken. Und so ging Gullin am nächsten Tag fröhlich und neugierig auf die Menschen zu. Alle starrten ihn neugierig an, denn sie hatten noch nie ein so schönes Tier gesehen. Was ist das für ein Tier? Ich weiß es nicht, aber es ist wirklich wunderschön. Gullin ging fröhlich umher und begann plötzlich überall den Boden umzugraben. Was macht dieses seltsame Tier hier? Ist es verrückt geworden? Keine Ahnung, aber ich bin gespannt, was das wird. Gullin grub mit großer Lust und Geschwindigkeit. Er grub so schnell, dass die Erde durch die Luft flog und auch die Leute traf. Bald darauf hatte der starke Dachs ein riesiges Stück Land umgegraben. Und als es Abend wurde, sah Gullin auf und ging bald weg. Wie? Er hat das Land einfach so verlassen? Oh, das ist echt langweilig. Und er hat uns auch alle dreckig gemacht. Wem sagst du das, ey? Als die Nacht hereinbrach, gingen bald auch alle Leute nach Hause. Als die Leute am nächsten Tag aufwachten, sahen sie, wie Gullin über den lockeren und umgegrabenen Boden lief. Um ihn herum flogen viele kleine Vögel. Schaut, er ist zurück und er spielt mit den Vögeln. Was ist denn da los? Und was bringen diese Vögel? Schaut, sie haben es auf den Boden fallen lassen. Hahaha, wie lustig. Der winzige Dachs häuft die ganze Erde darauf. Gullin hatte die Vögel dazu gebracht, alle Samen für ihn zu sammeln und pflanzte sie nun in den Boden. Einer der Vögel warf einen Samen in die Nähe der Frau. Es ist ein Samen. Den können wir rösten und essen. Diese dummen Vögel ruinieren unser Essen. Naja, da können wir nichts tun. Lassen wir die Vögel machen, was sie wollen. Wir haben doch auch so genug Samen zu essen. In diesem Moment begann es zu regnen. Die Vögel flogen davon und auch Gullin verschwand. Auch die Menschen gingen bald in die Häuser zurück. Nach einigen Tagen kehrten zwei Frauen vom Sammeln von Früchten nach Hause zurück. Oh, ich hasse den Regen. Besonders, nachdem dieses verrückte Tier den Boden umgegraben hat, wurde es noch schlimmer. Glitschig und pappig. Ich verstehe nicht, warum es das tat. Oh, schau an. Da ist ein kleines Pfirsichbäumchen. Hä? Du hast recht. Das ist genau der Ort, an dem die Vögel die Samen fallen ließen. Oh, es fängt wieder an zu regnen. Lass uns gehen. Sie rannten zurück zu ihren Häusern und ließen die kleinen Bäume wachsen. Nach einigen Tagen gab es viele kleine Pfirsichbäume voller süßer und reifer Pfirsiche. Boah! Hat der Dachs das gemacht? Scheint so. Also, man kann aus diesen kleinen Samen Bäume züchten. Sehr interessant. Hey, wollen wir das ausprobieren? Die Menschen waren begeistert. Und so begannen sie, mehr Bäume und Pflanzen auf dem Acker anzubauen. Natürlich dauerte das Wachstum einiger dieser Samen länger, während andere überhaupt nicht wuchsen. Aber die Leute waren geduldig und lernten bald, wie es geht. Wir haben mehr Obst. Wir haben mehr Gemüse. Gut, dass wir wissen, wie man Pflanzen anbaut. Ein Glück, dass das Tier uns den Boden umgräbt. Ich möchte das nicht tun. Ja, aber ich mag es nicht, dass die kleinen Tiere mehr kann, als wir können. Ich meine, sollten wir nicht auch umgraben können? Nicht mit unseren Händen, nein. Vielleicht, wenn wir einen Stein oder einen scharfen Stock verwenden würden, dann ja. Ein Tier kann nicht schlauer sein als wir. Genau. Der Dachs ist stark, aber er kann nicht wie wir kochen oder putzen. Wir sind schlau. Wenn er umgraben kann, können wir es auch. Also begannen die Leute umzugraben und den Boden zu bearbeiten. Es war gar nicht leicht und sie begannen, Werkzeuge zu bauen, mit denen sie den Boden pflügen konnten. Boah, das ist wirklich schwer. Oh, mein Rücken. Hör nicht auf. Denk dran, wenn er das kann, können wir es auch. Als sie anfingen, den Boden zu bearbeiten, wurden die Leute bald stärker und die Arbeit fiel ihnen leichter. Bald arbeiteten der Dachs und die Leute des Landes Seite an Seite. Hey, Grubby, gib mir die Spitzhacke, ja? Hahaha, danke. Ein Samen hier, ein Samen da. Oh, hahaha, du hast mich ein bisschen erschrocken, Grubby. Grubby? Was ist der Grubby? Na, weil er so viel gräbt, haben wir ihn Grubby genannt. Als aber die Leute anfingen, den Boden zu bearbeiten und mehr Getreide selbst anzubauen, besuchte der süße Gullin die Menschen immer weniger. Und schon bald hörte er ganz auf, sie zu besuchen. Im Laufe der Jahre wurden die Menschen, die über ihn Bescheid wussten, alt und vergaßen ihn. Boah, Mama, das ist so schwer. Ich will lieber spielen gehen. Es war auch sehr schwer für uns, aber es gab dieses seltsame und süße Tier, das uns damals half. Seltsames Tier? Oh, ja. Ich hatte ihn fast vergessen. Wie hieß es nur? Grube? Grubby. Das war es. Grubby war ein wunderschönes Tier, das mit uns alles umgrieb und uns lehrte, Getreide anzubauen. Ein Tier hat dir beigebracht, Obst und Gemüse zu ziehen? Das ist verrückt. Findest du nicht? Und wohin ist dieses Tier gegangen? Ich weiß es nicht. Es ist einfach verschwunden. Ich glaube das nicht. Nun, wenn ich darüber nachdenke, war es wirklich sehr verrückt. Du musst es auch gar nicht glauben. Ein Tier, das uns lehrte, Getreide anzubauen und so, das ist völlig verrückt. Ich muss davon sofort meinen Freunden erzählen. Auf diese Weise wurde Gullin bald zu einer Geschichte, die auf der ganzen Welt erzählt wurde und die alle Kinder liebten.